so in Maßen und Ruhm. Lasst uns in Ruhe, seht uns zu, wie wir die Straßen im Maßen bewohnen. Wir schaffen das schon, hassen den Ruhm der verblassten Klassennation. Passen nicht in die Tradition, stellen uns als Rebellen selbst ins Abseits. Überfluten die Wellen, die Welt wie Geld, ich hab keins. Alles was ich hab ist Wissen und Gewisse. Macht ein bisschen Gewissen, das Verbissen die Kraft schafft, die ich brauche, um meine Wege zu ebnen. Ich will überleben, um meinem Nächsten von meinem Leben zu erzählen. Das, weil ich nicht hart war wie das andere, aber ich war da, wo manch anderer nie sein will, ist mein Wille. Ich bin Wanderer, die Akten sind voll, Justiz versagt, das hab ich gern. Markier mein Viertel wie Deutschland damals, Juden mit dem Davidstern. Ich bin der harte Kern meiner selbst und heb das Schwert des Propheten. Geh auf die Knie, um die drei Buchstaben anzubeten. Peace. Ich sag's euch, die Welt hat Angst, die Fassade täuscht. Aber Millionen Soldaten und Denker im Fahnenkreuz warnen euch. Wir sind nicht weit weg vom Ziel. Auf, fuck around, Danny, the smoke is real. Wir sagen's euch, die Welt hat Angst, die Fassade täuscht. Aber Millionen Soldaten und Denker im Fahnenkreuz warnen euch. Wir sind nicht weit weg vom Ziel. Auf, fuck around, Danny, the smoke is real. Ich bleib politisch engagiert, indem ich meine Meinung preisgebe. Durch Straßen in den Scheiß lebe, den ich in der Zeitung nachlese, wo es heißt: junger Türke festgenommen, weil er auf unsere Meinung einen Scheiß gibt. Reißen lieb und uns im Mittelfinger als Beweis gibt. Das heißt viel, wenn man diskutiert wird im Europarat. Ich denke an das Land Afrikas, Lumumba, wenn ihr Europa sagt. An Amerika und dessen Ureinwohner im Reservat. Ich denke an Solingen, Hoyerswerda, Rostock. Ich glaube, es ist euch egal. Uns nicht, wir brauchen keine falschen Vorbilder. Wir haben uns selbst, Millionen militanter Denker, stürmen Botschaften, bis auch du fällst. Bleiben außer Sicht, schreiben Geschichte, doch stehen in keinen Büchern. Sehen herzig, Gordner, saures Blut in weißen Tüchern. Schmeißen krampfhaft Stein auf Panzer, Worte aus freien Büchern. Binden unsere Wunden ab mit roten Leintüchern. Züchten die weißen Tauben auf Früchten des weisen Glaubens. Vor Flüchten die weißen Hauben ins weiße Haus und staunen. Die aber tausend Millionen sich bewaffnen und sie bedrohen. Unsere Waffen sind nicht Kanonen, sondern Kraft, Glaube Million. Und Religion. Millionen. Euch. Die Welt hat Angst, die Fassade täuscht. Aber Millionen Soldaten und Denker im Fahnenkreuz warnen euch. Wir sind nicht weit weg vom Ziel. Oh, fuck around, Danny, the smoke's fair. Wir sagen's euch, die Welt hat Angst, die Fassade täuscht. Aber Millionen Soldaten und Denker im Fahnenkreuz warnen euch. Wir sind nicht weit weg vom Ziel. Oh, fuck around, Danny, the smoke's fair.